Nachricht kommt nicht aus Moskau, sondern wurde vom sowjetischen Botschafter in London, Oppositionsführer Kinnock, übermittelt. Michail Gorbatschow möchte im Januar keine ausländischen Staatsgäste empfangen, um genügend Zeit zur Lösung innenpolitischer Probleme zu haben. Die Reaktion war dennoch wie erwartet. Weltweit stellt man sich die Frage, ob damit Gorbatschow zugibt, dass ihm die Probleme bis zur Halskrause stehen. Die Schlagzeilen könnten lauten: Krise im Kreml, Gorbatschow will niemanden sehen oder so ähnlich. Übereilige Professoren sehen schon Gorbatschow stürzen, Kommentatoren rätseln über die Position des Generalsekretärs. Dabei ist doch eigentlich verständlich, was Michail Sergejewitsch da entschieden hat. Er braucht mal ein wenig Zeit, um im eigenen Land die anstehenden Probleme in Ruhe anzugehen. Was der 58-Jährige als Arbeitspensum im letzten halben Jahr auf der internationalen Bühne absolvierte, sucht seinesgleichen. Bonn, Paris, Straßburg, Helsinki, Ostberlin und dann natürlich Rom, Treffen mit der italienischen Regierung, historische Begegnung mit dem Papst, Mailand und Malta. Kaum zurück in Moskau flogen die Chefs der Warschauer Paktstaaten ein, als die weg waren, Treffen mit Mitterrand in Kiew über die deutsch-deutsche Frage. Das aber ist bei weitem nicht alles. Der Tradition verpflichtet muss Gorbatschow auch Gespräche mit den ersten Sekretären der kommunistischen Parteien aller Länder führen. Ende Oktober war es der KP-Chef aus Österreich, dann der von der italienischen KP und im November sogar der erste Kommunist von San Marino, der nach Moskau kam. Aus Laos reiste der Regierungschef in den Kreml, aus der CSSR Marian Chalfo, aus Bulgarien Mladenov, dann noch Masowiecki und Malroni, Süssmuth und Fabius. Dies alles nur in den letzten Monaten des Jahres. Gorbatschow aber hat noch etwas anderes zu tun, als sich nur um die Weltlage zu kümmern. Plenum des Zentralkomitees der KPDSU, Oberster Sowjet, Volkskongress, dann, während bei uns Weihnachten gefeiert wurde, wieder eine Krisensitzung des ZK-Plenums, diesmal ging es um Litauen. Da sich die KP von der zentralen KPDSU gespalten hat, wird Gorbatschow Mitte nächster Woche nach Litauen reisen, eine äußerst schwierige Mission. Derweil gerät die Republik Aserbaidschan immer mehr aus der Kontrolle der Sowjetmacht. Die Situation an der iranisch-sowjetischen Grenze ist weiterhin gespannt. Im Transkaukasus herrschen bürgerkriegsähnliche Zustände, überall im Lande kriselt es, die wirtschaftliche Perestroika steckt in der Sackgasse, die politische bewirkt, dass die Unabhängigkeitsbestrebungen immer radikaler werden. Um sich über all dies verstärkt zu kümmern, entschied das Staatsoberhaupt einen Monat lang, sich nur der Innenpolitik zuzuwenden. Wie aus dem Außenministerium zu erfahren war, wird Gorbatschow aber dennoch seinen außenpolitischen Verpflichtungen nachkommen. Allein Margaret Thatcher wird sich über die Absage freuen. Liegt doch Kinnocks Labour-Partei um 7 Prozentpunkte vor den Konservativen und hat damit gute Aussichten, 1992 die Unterhauswahlen zu gewinnen. Für Kinnock wird sich sicherlich noch ein späterer Termin finden lassen, trotz der Krise in der Sowjetunion, die ja auch schon so etwas wie eine Dauereinrichtung geworden ist. Es ist ein schwieriger und heikler Prozess, der in Florida gegen Manuel Antonio Noriega, den Ex-Machthaber von Panama, anläuft. Packt der Angeklagte über seine CIA-Beziehungen aus? Findet man überhaupt die notwendigen Geschworenen? Oder gibt es vielleicht schon Absprachen, ein Geschäft via Kronzeuge gegen die kolumbianische Drogenmafia? Präsident Bush, der sein erklärtes Ziel ja nun erreicht hat, sah sich heute genötigt, vor die Presse zu gehen und Klarstellungen abzugeben. Aus Washington, Gisela Sorge. Immer wieder General Noriega. Präsident Bush sah sich auf einer Pressekonferenz dazu veranlasst, zum Verfahren gegen den inhaftierten General einiges klarzustellen. Es würde ganz bestimmt kein Tauschgeschäft geben, um Panamas Ex-Machthaber den Prozess zu ersparen, versicherte Präsident Bush. Und so fügte er hinzu, Manuel Noriega dürfe darauf vertrauen, dass ihm in den Vereinigten Staaten ein faires Gerichtsverfahren bereitet würde. George Bush, der Noriega schon einen Drogengangster und Raubmörder genannt hatte, kündigte an, dass sich von nun an weder er noch Mitglieder seiner Regierung zum laufenden Verfahren gegen Noriega äußern würden. Auch das gehöre zu einem fairen Prozess, sagte Bush, der mit seinen Bemerkungen offensichtlich versuchte, viele der ungeklärten und beunruhigenden Fragen zum Noriega-Verfahren zu beantworten und für etwas gelassenere Begleitumstände zu sorgen. Dass die amerikanische Panama-Invasion auch einige Nachbarn verunsichert und verärgert hat und damit außenpolitischer Schaden verbunden ist, das gestand Präsident Bush auf seiner Pressekonferenz erstmals ein, unterstrich jedoch, dass mögliche Verstimmungen repariert werden könnten. Schon in der nächsten Woche begibt sich daher Vizepräsident Quayle im Auftrag George Bush auf eine Reise durch mehrere lateinamerikanische Länder. Er soll einerseits die weiterhin friedlichen Absichten der Washingtoner Außenpolitik unterstreichen und andererseits aber auch nochmals den Truppeneinsatz in Panama rechtfertigen. Wenn das Leben von amerikanischen Bürgern gefährdet sei, müsse er als Präsident handeln, betonte Bush und schloss deshalb auch künftig Militärinterventionen nicht aus. Allerdings sehe er dafür heute nirgendwo einen Ansatz gegeben. US-Medien hatten in den letzten Tagen mehrfach darauf hingewiesen, dass der jüngste Panama-Einmarsch allein in diesem Jahrhundert bereits der 9. nordamerikanische Fremdeinsatz in Südamerika war. Ebenso waren Befürchtungen laut geworden, Washington setze ungeachtet aller Entwicklungen seine Politik des großen Knüppels fort und nach Panama könnten bald schon Kuba oder auch Nicaragua folgen. Diesem Eindruck versuchte George Bush energisch entgegenzutreten. Diplomatie habe wie bisher absoluten Vorrang, hielt Bush fest und vertrat auch insgesamt die Ansicht, dass die von der Sowjetunion scharf kritisierte Panama-Intervention die Beziehungen zwischen den beiden Supermächten nicht grundsätzlich belastet habe, was nur zu hoffen wäre. Die übergreifenden Krisen, angefangen von Aserbaidschan bis hin zu den baltischen Republiken und dem wirtschaftlichen Missstand sowie der darauf zurückzuführende Lebensmittelmangel in einem erwarteten harten Winter, könnten für Gorbatschows Perestroika zum Prüfstein werden. Sie haben ihn bereits gezwungen, vorübergehend auf seine Auslandsverpflichtungen zu verzichten. Dass der Staats- und Parteichef möglicherweise seine schwierigste Saison seit Beginn der politischen und wirtschaftlichen Umgestaltung vor sich hat, steht außer Zweifel. Für die kommenden Wochen hat er Daten auf dem Terminkalender, die zu einer Kehrtwende auf dem mühseligen Reformweg führen könnten, befürchtet La Stampa. Die französische Zeitung La République du Centre aus Orléans bemerkt: Gorbatschow glaubt, sich an Lenins Lehre halten zu können, erst nachgeben, um nachher umso straffer zu kontrollieren. Aber er hat mehr nachgeben müssen als erwartet und muss sich nun von den konservativen Kräften im Kreml vorwerfen lassen, wie ein Zauberlehrling gehandelt zu haben. Die Infragestellung der Führungsrolle der Partei in Litauen und die nationalistischen Revolten bedrohen das Gleichgewicht der UdSSR. Gorbatschows Entscheidung, für Januar alle Treffen mit ausländischen Gesprächspartnern abzusagen, ist ein Zeichen für den Ernst der Lage, glaubt La République du Centre. Der Quotidien de Paris stellt fest, das Nationalitätenproblem in der UdSSR ist explosiv geworden. Gorbatschow ist gewissermaßen in die eigene Falle gegangen. Einen Rückzieher machen und damit den Hitler-Stalin-Pakt rechtfertigen, würde eine Rehabilitation Stalins bedeuten. Schwierig. Keinen Rückzieher zu machen und somit den Skandal des Annexionsprozesses anerkennen, würde den nationalistischen Forderungen in den betroffenen Republiken Tür und Tor öffnen. Im Dezember erklärte die litauische KP ihre Unabhängigkeit von der KPdSU. Alles deutet darauf hin, dass Lettland und Estland bei ihren nächsten Parteitagen im März diesem Beispiel folgen werden. Diese Kettenreaktion wäre für Gorbatschow die größte Herausforderung, der er sich jemals stellen musste. Nach dem Quotidien de Paris ein Auszug aus dem Kommentar der spanischen Zeitung El País. Alles scheint darauf hinzudeuten, dass sich der Kreml entschlossen hat, mit den litauischen Kommunisten einen Kompromiss einzugehen und nicht versuchen wird, sie zur Rücknahme ihrer Entscheidung zu zwingen. Die Unterbrechung der diplomatischen Kontakte für diesen Monat bestätigt den Eindruck, dass Gorbatschow innerhalb der kommunistischen Partei eine schwere Schlacht durchstehen muss. Das Kopenhagener Blatt Berlinske Tidende meint: Es ist zwar nicht überraschend, dass Gorbatschow von vielen Seiten bedrängt wird, dennoch gehört es zu den Ausnahmen, dass ein leitender sowjetischer Politiker seine internen Schwierigkeiten so offen eingesteht. Die allmähliche Liberalisierung Osteuropas hat den eigenen Minderheiten im Lande in einem derartigen Umfang Nahrung gegeben, wie es sich Gorbatschow unmöglich hat vorstellen können, als er seine politischen und wirtschaftlichen Reformpläne verkündete. Der Aufbruch ist jetzt eine Tatsache und nicht etwas, das als künftige Möglichkeit betrachtet werden kann. Die damals mit Zwang zusammengeführten Republiken wollen auf diese oder jene Weise eigenständig sein. Das Imperium wackelt, konstatiert Berlinske Tidende. Unter der Überschrift »Keine halbherzigen Reformen« heißt es im Londoner Independent: Es ist unklar, ob Gorbatschow ernsthaft glaubt, dass das bestehende System in eine Version des Marxismus-Leninismus umgewandelt werden kann, die sowohl demokratisch als auch wirtschaftlich effizient ist. Wenn er das glaubt, dann ist er ein Gefangener der Vergangenheit. Indem er den brutalen Griff gelockert hat, der das Volk bis dahin nieder- und zusammengehalten hat, setzt er Kräfte frei, die nur dadurch kanalisiert werden können, dass man die Reformen zu ihrer logischen Schlussfolgerung führt. Halbherzige Maßnahmen sind auch zum Scheitern verurteilt, wenn sie gegenüber den Autonomie- und Unabhängigkeitsbestrebungen angewandt werden. Gorbatschow muss die französische Taktik der Flucht nach vorn ergreifen, und zwar einschließlich der Abschaffung der führenden Rolle der Partei, der langsamen Privatisierung von Land und Wirtschaft und der Schaffung einer losen Konföderation von wirklich autonomen Republiken. Wir zitierten den Londoner Independent. Die Pariser Zeitung Le Figaro führt aus: Mit der Perestroika ist der Kommunismus nicht im Begriff, sich zu reformieren. Er verzehrt sich auf kleiner Flamme. Wirtschaftlich, ideologisch und moralisch ist er sogar schon tot. Auf den Millionen von Leichen der sogenannten Feinde des Sozialismus hat der Kommunismus lediglich ein gewaltiges ökonomisches Fiasko aufgebaut. Für die Sowjetunion besteht das ganze Problem heute darin, aus ihm wieder herauszukommen. Gorbatschow, der in der Außenpolitik das zu Ende gehende Jahrhundert dominiert, weiß offensichtlich nicht, wohin er sich in der Innenpolitik wenden soll, selbst wenn er sicheren Schrittes geht. Vielleicht wird er nach einem Staatsstreich zu jenem despotischen Zaren, dessen Haltung er manchmal bereits einnimmt. Möglicherweise wird es damit enden, dass er die UdSSR eines Tages in die Demokratie und Marktwirtschaft führt, wenn er sich nicht damit abfinden, das Auseinanderbrechen des Imperiums nur zu verwalten. Noch ist alles möglich, sogar das Schlimmste, heißt es im Figaro. Hören Sie abschließend eine Stellungnahme der französischen Zeitung Le Monde zum jüngsten Tankerunglück vor der marokkanischen Küste, das zu einer verheerenden Ölpest geführt hat. Der Kommentator stellt fest: Heute wird man gewahr, dass die bestehenden Konventionen keinen Schutz bieten für das universelle Erbe der Menschheit, zu dem das offene Meer gehört. Es gibt eine juristische Lücke, die früher oder später geschlossen werden muss. Aber wie? Selbst wenn morgen eine neue Konvention das vorbeugende Einschreiten gestattet, so fehlte doch für die praktische Umsetzung eine internationale Meeresbehörde, die über wirksame Kontrollmittel zu Wasser und in der Luft verfügen würde. Diese Anti-Verschmutzungs-Gendarme, diese Blauhelme der Meere, bestehen vorerst nur in der Fantasie. Die Erfahrung der Blauhelme der Vereinten Nationen stimmt nicht gerade optimistisch. Übrig bleibt ein echtes Problem, und es ist höchste Zeit, dafür eine Lösung zu finden. Nur 2 Wochen nach Sturz und Hinrichtung des rumänischen Diktators Nicolae Ceaușescu hat der sowjetische Außenminister Eduard Shevardnadze Bukarest besucht. Das Resultat? Moskau möchte den 23 Millionen Rumänen helfen, ohne Hungerkatastrophe und ohne zu frieren über den Winter zu kommen. Der Mangel an Energie und Brennstoffen ist eine der schlimmsten Folgen der Wirtschaftspolitik Ceausescus. Moskau und Bukarest haben auch weiterhin ungelöste Probleme. Dazu gehört vor allem auch die Zukunft der 1940 durch den Hitler-Stalin-Pakt unrechtmäßig der Sowjetunion zugeschlagenen Bessarabischen Moldau-Republik, in der etwa 2,5 Millionen Rumänen leben. Die Ergebnisse des Shevardnadze-Besuchs in Bukarest fasst Georg von Hübenetz zusammen. Konkrete Formen der Zusammenarbeit, um Rumäniens Bevölkerung einigermaßen satt und warm durch den Winter zu bringen, waren unter anderem Gegenstand der Gespräche von Außenminister Shevardnadze. Die Sowjetunion ist nämlich nicht nur Rumäniens größter Erdöl- und Gaslieferant, sondern auch ein großer Importeur der rumänischen Lebensmittel. Shevardnadze bekräftigte die Bereitschaft seines Landes, unter bestimmten außenpolitischen Voraussetzungen die Rumäniens Zugehörigkeit zum Warschauer Pakt wie zum Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe betreffend, die Gas- und Erdöllieferungen vorübergehend zu erhöhen und zugleich die Einfuhren rumänischer Lebensmittel zu drosseln. Shevardnadze bestätigte in Bukarest ferner die Entschlossenheit der Sowjetunion, sich nicht in die inneren Angelegenheiten der Rumänen einzumischen und dass auch für Rumänien die Brezhnev-Doktrin von der begrenzten Souveränität der sozialistischen Länder nicht mehr gelte. In einem Interview mit der Moskauer Zeitung der sowjetischen Jugend Komsomolskaja Pravda erklärte Shevardnadze unmittelbar vor seinem Flug nach Bukarest, das rumänische Volk habe das Recht auf die freie Auswahl seines Weges. Shevardnadze erwähnte aber mit keinem einzigen Wort die rumänische Armee, doch hob er stattdessen die gewaltige Rolle der rumänischen Jugend in der entscheidenden Phase des Aufstandes gegen das Ceausescu-Regime hervor. auch nach dem Abschluss seiner Gespräche in Bukarest rief Ceremaze dabei, nur die besondere Rolle der Jugend und des rumänischen Volkes bei der Niederwerfung der Ceausescu-Tyrannei zu betonen. Er präsentierte damit eine grundsätzlich andere Einschätzung der innenpolitischen Situation in Rumänien, als sie von der neuen rumänischen Führung dem In- wie Auslande geboten wird, indem sie die Einheit von Volk und Armee betont. Moskaus Misstrauen gegenüber Bukarest ist sicher berechtigt. Die einflussreichsten Positionen innerhalb der neuen Führung sind von den Angehörigen der rumänischen Nomenklatura besetzt worden, die früher mit Ceausescu zusammengearbeitet hatten und dann irgendwann von ihm oder seiner Frau Elena entlassen wurden. Ungarn hat bei der Demokratisierung von Staat und Gesellschaft innerhalb der einstmal sozialistischen Länder eine Vorreiterrolle übernommen. Dass die Reste des alten Machtapparates immer noch ihr Unwesen treiben, zeigt ein jetzt bekannt gewordener Skandal. Die dem Innenministerium unterstehende politische Polizei hat, so wie es aussieht, Telefone oppositioneller Politiker abgehört und Spitzel auf verschiedene Parteien und Organisationen angesetzt. Einzelheiten schildert Gabor Kisseli. Donaugate nennt sich in Anlehnung an die Watergate-Affäre der schändliche Skandal, der die ungarische Öffentlichkeit außer Atem hält. Selbst verantwortliche Politiker bestreiten nicht, dass die innere Abwehr genannte politische Polizei des Innenministeriums ungeachtet der Demokratisierung und der im Sinne der Rechtsstaatlichkeit reformierten Verfassung ungeniert mit der Bespitzelung oppositioneller Politiker und Privatpersonen fortfährt. Protokolle der abgehörten Telefongespräche und der geöffneten Briefe, Berichte über geschlossene Tagungen von Parteispitzen und Meldungen von V-Männern, versehen mit den entsprechenden Stempeln und Unterschriften der zuständigen Beamten, sind neulich vom Bund Freier Demokraten und vom Verband Junger Demokraten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Die letzte Eintragung stammt vom 22. Dezember. Sie registriert die Vorbereitung einer Solidaritätskundgebung eines Gymnasiums gegen die Massaker der Securitate in Temeswar. Selbst der Leiter der politischen Polizei musste an diesem Wochenende vor den Fernsehkameras das unerhörte Treiben zugeben. Er berief sich allerdings darauf, dies geschehe zum Schutze der politischen Parteien. Zugleich musste er aber auch einräumen, dass von seiner Abteilung weder die herrschende sozialistische Partei noch ihre kommunistische Vorgängerin, die nach wie vor eine rege Aktivität entfaltende USAP, observiert werden. Die kompromittierenden Unterlagen sind von den zwei oppositionellen Verbänden bereits der militärischen Staatsanwaltschaft überreicht worden, die nach alter Methode die Ermittlungen zuerst verweigern wollte, doch nachdem sich Regierungschef Miklós Németh mit auffallender Schnelligkeit von den Ungesetzlichkeiten distanziert hatte, blieb ihr nichts anderes übrig, als das Material der inneren Abwehr zu beschlagnahmen. Inzwischen hat der sozialistischen Partei angehörende Innenminister István Horváth erklärt, er hätte keine Kenntnisse von den Aktivitäten der politischen Polizei gehabt. Auf seinen Rücktritt wird er sich auf jeden Fall vorbereiten müssen. Trifft nämlich seine Behauptung zu, so heißt es, dass der Geheimdienst bereits der Kontrolle des Innenministeriums entglitten ist. In der Außenpolitik ist Ungarn darum bemüht, wieder ein stärkeres Gewicht zu bekommen und seine eigene Kompetenz auch zur Lösung wichtiger internationaler Konflikte einzusetzen. Zum Abschluss unserer Sendung am Sonntag wie immer die Kolumne, das Thema heute, Deutschland und seine Nachbarn, deren Besorgnisse und Irritationen. Klaus Bölling. Verständnis haben sie alle und Angst haben sie auch. Das Verständnis bekunden sie öffentlich, die Ängste werden eher verhüllt. Es geht um unsere vielen Nachbarn, Deutschland einmal als Ganzes genommen, mehr Nachbarn in allen Himmelsrichtungen als jedes andere Land auf diesem Kontinent. Helmut Schmidt hat fast penetrant auf die einfache Tatsache schon vor vielen Jahren aufmerksam gemacht. Die meisten haben darüber hinweggehört. Na und? Na wenn schon? Wir sind doch prima Nachbarn für die Westeuropäer sowieso. Und mit denen im Osten haben wir Verträge, in denen wir Gewaltverzicht gelobt und die Respektierung der Grenzen feierlich zugesagt haben. Wir waren doch stets die Musterschüler. Wir haben den westlichen Verbündeten nicht jeden, aber doch die meisten Wünsche von den Lippen abgelesen. Wir haben ohne viel Begeisterung, aber dann doch die verrückten Einfälle eines Jimmy Carter mitgemacht. Wir sind kaum je oder eigentlich nie, weder unter CDU noch unter SPD-Kanzlern, auf der Reihe der westlichen Wertegemeinschaft getanzt. Und alle Umfragen in Amerika, in Frankreich und England haben uns dafür belohnt. Die Mehrheiten waren stets sonnenklar und widerlegten eindrucksvoll die Defätisten bei uns zu Hause. Klar, dass die Deutschen ein Recht auf Wiedervereinigung haben. Solch ein geteiltes Land, das ist doch einfach wieder natürlich. Stellen Sie sich doch bitte mal vor, so eine menschenfeindliche Mauer zerteilte New York oder London oder Paris. Und nun, verehrte Hörer, fast über Nacht soll das alles ganz anders sein. Die Fantasie unserer Verbündeten und der Nachbarn in Osteuropa reichte nicht weiter als unsere eigene. Und jetzt, da die Geschichte zu galoppieren begonnen hat und die Einheit der Deutschen schon an der nächsten Ecke zu warten scheint, zeigen sich die guten Freunde, für die wir sie hielten, plötzlich als Spielverderber. Deutschlandvertrag, NATO-Kommuniqués, Präsidentenreden, alles Makulatur. Das Selbstmitleid irgendwie doch so etwas wie eine unserer Nationaleigenschaften oder doch eine stark ausgebildete Neigung zum Selbstmitleid beginnt einigen bei uns die Sinne zu trüben. Der redliche Bundesfinanzminister, nach Zoll gemessen nicht von gleicher Größe wie der selige Vorgänger, versteht unsere Freunde nicht mehr, ist bitterlich enttäuscht. Das haben wir nun wirklich nicht verdient. Oder vielleicht doch? Nach Willy Brandts Meinung haben wir es nicht verdient. Er, dem nun wirklich keiner an den Wagen fahren kann, der das gerade Gegenteil eines Nationalisten ist, sieht in den Reihen der westlichen Verbündeten eine Menge Kleingeister. Und ob es die gibt? Wahrscheinlich nicht weniger als bei uns. Doch auch vor einem ausgewiesenen Hitlergegner werden die anderen nicht in die Knie gehen. Denn ganz genau so wie dem französischen Verteidigungsminister Jean-Pierre Chevènement flößt ihnen ein Chevènement sehr großes Deutschland Unbehagen ein. Da der alte, nicht der neue Historikerstreit über die Schuld am Ersten Weltkrieg die These erledigt hat, alle seien in gleicher Weise schuld gewesen, bleibt unter dem Strich dann eben doch übrig, dass ein sehr großes Deutschland Europa zweimal in diesem Jahrhundert auch, gewiss nicht allein durch seine Größe, in mörderische Turbulenzen gestoßen hat. Das hatte auch Mitterrand im Kopf, als er am Donnerstag der vergangenen Woche unseren Kanzler in sein Landhaus einlud. Eine Gunst, ich zitiere einen deutschen Frankreich-Berichterstatter, eine Gunst, die nur wenigen Politikern zuteil wird. Und wörtlich der Paris-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung Rudolf Schimelli in einer wirklich kostbaren Formulierung, ich zitiere, offenbar sollte so deutlich gemacht werden, dass das gute Einvernehmen zwischen den beiden Chancen hat, die Dissonanzen zu überleben. Ein preiswürdiger Satz für wahr. Übersetzen wir den in ein weniger elegantes Deutsch. Frankreichs Präsident fühlt sich heute offenbar unsicher, ob der Cher Ami aus Bonn noch ernst meint, was Kohl ihm Mitterrand laut undementierter Mitteilung von Le Monde vor 2 Jahren in Paris versichert hat, dass er, Helmut Kohl, wohl der letzte Kanzler sei, der eine Wiedervereinigung verhindern könne. Eine Wiedervereinigung wohlgemerkt außerhalb einer größeren europäischen Ordnung. Es war Otto von Bismarck, der seinen kleinwüchsigen Epigonen anriet, sie sollten sich immer wieder mal in die Schuhe der anderen europäischen Mächte versetzen. Zeitgemäße Variante der Bismarck-Empfehlung, auch in die Schuhe seiner Freunde, wenn man sie behalten möchte. Und so schön es auch ist, im nächsten Dezember die Bundestagswahlen unter dem Motto zu gewinnen, dass zusammen wächst, was zusammen gehört, für Christdemokraten und für Sozialdemokraten gleichermaßen schön, die Sorgen unserer Nachbarn vor einem sehr großen Deutschland, diese Sorgen dürfen wir nicht in den Wind schlagen. Wer aber lieber mit den Muskeln rollt, sei abermals an den großen Juncker aus Pommern erinnert. Den brachte der Albtraum der Koalitionen gegen Deutschland beinahe um den Schlaf. 2 Mal haben wir in diesem Jahrhundert erlebt, wie sich Bismarcks Ängste bewahrheitet haben. Die Neugier auf eine Wiederholung sollte uns eigentlich vergangen sein. Bestätigte gleichzeitig die in jüngster Zeit laut gewordene Vermutung, bei dem Aufstand im Dezember habe es nicht die zunächst verbreitete Zahl der Todesopfer gegeben. Wahrscheinlich liege sie bei 10.000, sagte Brucker. Mit der Einrichtung von militärischen Sondergerichten hat heute in Rumänien die Abrechnung der neuen Führung mit der früheren Geheimpolizei Securitate begonnen. Am Abend wurde gemeldet, Der Kommandant der Miliz in Hermannstadt sei zu einer Haftstrafe von 9 Jahren wegen versuchten Totschlags verurteilt worden. Das Militärgericht warf ihm vor, bei den Unruhen im Dezember in eine Gruppe von Offizieren der Armee geschossen und einen von ihnen verletzt zu haben. Deutschland, Deutschland, Deutschland, hallen die Rufe im Staccato. Leipzig, Montagabend. Wieder ist der Karl-Marx-Platz zwischen Gewandhaus und Oper bis auf die letzte Ecke gefüllt. In den Seitenstraßen drängen sich ebenfalls Demonstranten. Zum ersten Mal nach der Feiertagspause gehen die Leipziger wieder auf die Straße. Der Charakter ihrer Demos hat sich gegenüber dem Herbst weiter gewandelt. Bis zum Dezember hin waren die Rufe Deutschland, einig Vaterland immer lauter geworden, entsprechende Transparente zahlreicher. Jetzt im Januar sind die Wiedervereiniger praktisch unter sich. Bekenntnisse zur deutschen Zweistaatlichkeit, zur souveränen DDR fehlen. Deutschnationales, Rechtsextremes taucht dagegen auf. Die NPD zeigt offen ihr Emblem, das Herz für Deutschland. Mitglieder der Rechtspartei sind aus Bayern angereist, bestätigen stolz, bereits zum 2. Mal hier in Leipzig zu sein. Material in die DDR zu schaffen, stelle für die NPD kein Problem dar. Auch Republikaner verteilen Zeitungen. Nicht immer sind Organisationen hier so deutlich auszumachen. Angereiste Demonstranten sicher die Ausnahme. Was der Rundblick über den Karl-Marx-Platz zeigt, sind schwarz-rot-goldene Fahnen, keine einzige mit dem DDR-Wappen in der Mitte. Bekenntnisse zur deutschen Einheit auf fast allen Transparenten und in Sprechchören. Rufe und Aufrufe für unser Land sucht man vergeblich. Viele haben der Montagsdemo den Rücken gekehrt. Und, das trägt diese erste Demonstration 1990, die Stimmung gegen die Gysi-Partei ist offen aggressiv. SED, PDS, das ist für die schätzungsweise noch 150.000 Menschen das erklärte Feindbild. Nieder mit der SED, Gysi weg, Modrow weg, Gysi ist kein Deutscher und Gysi, Stasi, Nazi, so steigern sich die Aggressionen. Warnungen vor einer Rechtswende werden der SED nicht abgenommen. Skepsis und Misstrauen gegen ihren Machtanspruch und die Angst vor einer Restauration des Staatssicherheitsapparats als Verfassungsschutz hat auch Besonnene ergriffen. Das wird am Nachmittag vor der Montagsdemonstration bei einem Besuch des ehemaligen Hauptquartiers der Leipziger Stasi klar. Mitglieder des Bürgerkomitees gehen hier seit 3 Wochen ein und aus. Angehörige der Volkspolizei kontrollieren das Gebäude, sollen verhindern, dass Akten oder brisante Nachrichtentechnik verschwinden. Ein Oberstleutnant der Volkspolizei gestattet nach kurzen Telefonaten den Zutritt zum streng verschlossenen früheren Staatssicherheitssitz. Wir steigen in die Nachrichtenzentrale im Keller hinunter. Der Blick fällt auf die umfangreiche Telefonvermittlungsanlage. Welche Funktionen sie auch wahrnehmen konnte, als das Ministerium noch arbeitete, bleibt unbeantwortet. Die jungen Leute vom Bürgerkomitee fürchten, dass auch ihnen Wesentliches verborgen blieb, dass Akten und Technik rechtzeitig beiseite geschafft werden konnten. SED und Stasi, das sei eine Einheit gewesen. Und eben diese Partei wolle jetzt noch vor freien Wahlen einen Verfassungsschutz quasi als Nachfolge organisieren. So unterschiedlich die Motive und politischen Perspektiven von Leipziger Demonstranten und auch Bürgervertretern sein mögen, eins sagen beide. Trotz undeutlicher Konturen der Opposition wissen sie, was sie in keinem Fall wollen. Eine Machterhaltung der SED bei den bevorstehenden Wahlen. Es sind offenkundig ungleiche Partner, die in Ost-Berlin am runden Tisch zusammensitzen. Und die Opposition ist sich ihrer Schwächen bewusst. Zwar suchte sie vorübergehend ihr Heil in ultimativen Forderungen, blieb dann aber auf halbem Wege stehen. Es knirscht, und das nicht erst seit heute bei den Beratungen, doch der offene Bruch wurde vermieden, vorerst. Gezeigt hat sich, auch das keine Überraschung, die SED sitzt am längeren Hebel, kann weiter auf Zeit spielen. Aus Ost-Berlin, Wolfgang Hauptmann. Der runde Tisch in Ost-Berlin ist nicht zerbrochen, aber einen deutlichen Sprung kann niemand leugnen. Mit 24 gegen 11 Stimmen erzwangen die oppositionellen Parteien und Gruppen den Abbruch der Beratungen, weil die Regierungsvertreter einmal mehr auf Fragen nach der inneren Sicherheit in der DDR unzureichende Auskünfte gegeben hatten. Aber sie wichen der von manchen befürchteten, von anderen erhofften innenpolitischen Machtprobe aus, was ihnen die Regierungsparteien erleichterten, indem auch sie einen besseren, kompetenten Bericht über die geplante Auflösung des früheren Amtes für nationale Sicherheit forderten. Die Spannung durch eine anonyme Bombendrohung und immer neue Unterbrechungen der Beratungen genährt, war groß, als der Vertreter der Bauernpartei Böhme für das Regierungslager auf die ultimative Forderung der Opposition nach dem Erscheinen Premierminister Modrows und einer Erklärung zur Sicherheit des Staates antwortete. Richtig ist, dass ein Bericht über die innere Sicherheit erforderlich ist. Dieser Bericht kann heute um 16 Uhr nicht vorliegen. Der 29.01.1990 ist nach unserer Auffassung aber zu spät. Wir erwarten diesen Bericht bis zur nächsten Tagung am 15.01.1990. Wir sind dafür, dass das Angebot der Regierung, drei Vertreter der Arbeitsgruppe Sicherheit und eine weitere Vertrauensperson des Runden Tisches in die Kommission zur Auflösung des Amtes für nationale Sicherheit einzubeziehen, unverzüglich verwirklicht wird. Am 15. Januar soll es also weitergehen. Und die Opposition plant, bis dahin durch Demonstrationen ihren Druck auf die Regierung zu verstärken, endlich die Wahrheit zu sagen und den Runden Tisch rechtzeitig und ausreichend über alle wichtigen Beschlüsse und Planungen zu informieren. Die neuen Leute sind verbittert und unzufrieden, weil sie sich als demokratisches Feigenblatt missbraucht fühlen. Sie fürchten, dass die SED allmählich ihre Position wieder festigt. Aus diesem Verdacht heraus wird auch der scharfe Ton verständlich, mit dem beispielsweise Frau Köppe vom Neuen Forum die Regierungsvertreter Koch und Halbritter examinierte, was denn mit dem Computer der zentralen Datenverarbeitung der Staatssicherheit eigentlich geschehen sei. Die Frage nach dem zentralen Datenspeicher, hatten Sie die jetzt schon beantwortet? Nein, muss ich mitnehmen. Sie wissen nicht, wo der zentrale Datenspeicher des Ministeriums für Staatssicherheit steht? Also, meine Damen und Herren, auf diese Frage kann ich eine Antwort geben. Der ist Herr Halbritter, Staatssekretär Halbritter, antwortet auf diese Frage. Ist in Berlin beim frühen ehemaligen Amt installiert und die elektronischen Daten, diese Frage wurde vorhin ja auch schon mal gestellt, sind genauso gesichert wie das Schriftgut. Und unter wessen Kontrolle steht jetzt dieser zentrale Datenspeicher? Also ich kann ich Ihnen jetzt nichts sagen, weil ich davon ausgehe, dass... Steht er unter gar keiner Kontrolle? Nein, das will ich nicht sagen. Also ich gehe davon aus, dass dieser zentrale Datenspeicher, ich habe es persönlich nicht gesehen, genauso versiegelt ist wie alle anderen Unterlagen. Die klägliche Figur, die Staatssekretär Halbritter machte, war auch den Vertretern der SED peinlich. Parteichef Gysi, der sich spürbar gemäßigt gab, versuchte schon bei einem Schlagabtausch über den Rechtsradikalismus in der DDR Öl auf stürmische Wogen zu gießen. Die Schwierigkeit besteht doch ganz offensichtlich darin, dass es in unserem Land zwei verschiedene Ängste gibt. Einmal die Angst davor, dass da irgendwas installiert wird, was möglicherweise wieder in Richtung MFS geht. Und das ist doch eine ernstzunehmende Sorge. Und zum anderen gibt es auch Angst von Bürgern dahingehend, dass ein Sicherheitsvakuum eintreten könnte. Und Herr Gysi, das ist doch jetzt kein Antrag zur Geschäftsordnung. Ja, jetzt kommen wir gleich zur Geschäftsordnung, deshalb nehme ich. Und deshalb meine ich, dass wir eine Entscheidung treffen müssen zu der Frage, entsendet der Runde Tisch eine eigene Kontrollgruppe an die Seite von Herrn Koch, die dann uns sagen kann, ja, das ist kontrollierbar, das ist nicht kontrollierbar, das ist auf diese Art und Weise möglich. Doch die Sachlichkeit hielt nicht lange vor. Das Neue Forum verlangte Auskunft über ein Fernschreiben der Staatssicherheit, das noch am 9. Dezember zur Lahmlegung der Opposition aufgefordert haben soll. Ist das Fernschreiben echt, wollte der Anwalt Henrich wissen. Und was sei danach geschehen? Der Regierungsbeauftragte Koch, der die Auflösung der Staatssicherheit zu überwachen hat, will sich erkundigen. Er schilderte detailliert, dass 25.000 Stasi-Leute entlassen worden seien, dass die Waffen der Armee überstellt würden und dass schon rund 400 Gebäude der verhassten Behörde inzwischen an den Staat übergeben worden. Es werde auch nicht weiter geschnüffelt und kontrolliert. Doch diese Auskünfte reichten nicht. Wolfgang Schnur vom Demokratischen Aufbruch kündigte ohne langes Vorspiel den sofortigen Auszug seiner Gesinnungsfreunde an und verlangte: Die Opposition fordert den Ministerpräsidenten und der Beteiligung des Generalstaatsanwaltes und des Ministers des Innern auf, um 16 Uhr dem Runden Tisch einen Bericht über die innere Sicherheit zu geben. Die Dramatik des Ultimatums fand die Regierungsseite schlecht vorbereitet. Modrow sei nicht da, hieß es. Er befinde sich auf dem Flug nach Sofia zu einem Treffen des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe der Warschauer Paktstaaten. Staatssekretär Halbritter beteuerte, der Regierung liege jede Missachtung des Runden Tisches fern. Im Übrigen bitte ich doch zu beachten, meine Damen und Herren, ob es wirklich zweckmäßig und loyal ist, einen Ministerpräsidenten innerhalb von 2 Stunden aufzufordern, eine Sicherheitsanalyse hier vorzulegen. Das DDR-Fernsehen sprach in seiner Übertragung von einer schweren Krise. Der Sozialdemokrat Meckel nannte das Verhalten der DDR-Regierung eine Unverschämtheit. Es wird viel Mühe kosten, um die Gemüter zu beruhigen. Die Zugeständnisse der Regierung waren für die Opposition offenbar zu klein und kamen außerdem noch zu spät. Man muss nicht gleich wahlkampfpolitische Motive vermuten, wenn sich jetzt in Bonn auch innerhalb der Koalition Differenzen über den weiteren Kurs in der Deutschlandpolitik auftun. Obwohl dies auch nicht so ganz von der Hand zu weisen ist. Zumal Graf Lambsdorff sonst eher Pragmatiker, denn Freund hehrer Prinzipien ist. Soll der Bundeskanzler am Gegenbesuch von DDR-Ministerpräsident Modrow festhalten oder nicht? Das ist die Frage. Dieter Kopp aus Bonn. Mitte Dezember war die Marschroute noch klar. Im Hochgefühl des Dresden-Aufenthalts peilte Bundeskanzler Kohl die Unterzeichnung einer Vertragsgemeinschaft zwischen der Bundesrepublik und der DDR schon für die nahe Zukunft an. In der Tat stelle sich die Frage, sagte er damals, ob es richtig sei, noch vor den für den 6. Mai geplanten freien Wahlen mit der jetzigen Regierung Verträge zu schließen. Ausschlaggebend sei aber, den Menschen in der DDR jetzt zu zeigen, so Kohl, dass nicht nur geredet, sondern gehandelt werde. Daran, dass die Vertragsgemeinschaft schon im Frühjahr Wirklichkeit wird, mag heute in Bonn niemand mehr so recht glauben. Inzwischen nämlich gewinnt die Erkenntnis an Boden, dass erst mit einer Regierung, die aus freien Wahlen hervorgegangen ist, eine solche Vereinbarung geschlossen werden sollte. Zudem mehren sich die Klagen, dass die SED ihre immer noch vorhandene Machtfülle im aufziehenden Wahlkampf rücksichtslos nutzt und der Opposition Chancengleichheit verweigert. Da müsste dann ein Medienspektakel um die Vertragsunterzeichnung so recht nach dem Geschmack der SED sein, die sich davon zusätzliche Wahlhilfe versprechen könnte. Regierungssprecher Klein dämpfte denn auch heute vor der Presse in Bonn die Erwartungen und sagte, über einen Termin für die Unterzeichnung sei noch nicht gesprochen worden. Bisher habe es noch nicht einmal Gespräche über Inhalte gegeben. Wie sich die Dinge entwickelten, sei im Augenblick nicht zu sagen, fügte Klein hinzu. Bonn lege allergrößten Wert darauf, dass alle entscheidenden Schritte mit der DDR-Opposition abgestimmt werden, so der Regierungssprecher, der allerdings am geplanten Besuch von Ministerpräsident Modrow Ende Januar, Anfang Februar in Bonn festgehalten wissen will. Für den FDP-Vorsitzenden Graf Lambsdorff ist schon dies zu viel. Nach einer Präsidiumssitzung seiner Partei gab Lambsdorff am Mittag seine persönliche Einschätzung wieder, dass es besser sei, den Besuch abzusagen. Die Bundesregierung habe keinen Anlass, dem Spitzenkandidaten der SED für die Wahlen am 6. Mai hier fernsehwirksame Auftritte zu verschaffen und damit massive Wahlkampfhilfe zu leisten. Lambsdorff kündigte an, dass er seine Bedenken in den Koalitionsgesprächen mit CDU und CSU vorbringen wolle. Praktische Schritte im deutsch-deutschen Verhältnis auf der Ebene der Fachminister befürwortete er dagegen. Über eine Vertragsgemeinschaft dürfe es nur vorbereitende Gespräche geben, sagte der FDP-Chef, der in diesem Punkt Schützenhilfe von den Sozialdemokraten erhielt. In den Ministerien werden nun wieder Parteizellen eingerichtet, die im Zuge der Reform aufgelöst worden waren. Alle Entscheidungen trifft nun wieder der Parteisekretär. Auch die Wirtschaft muss sich dem Kommando der Partei streng unterordnen. Keine Kredite, keine Rohstoffe für die Privatindustrie. In China gehen die Uhren wieder rückwärts. Aus Peking, Jürgen Bertram. Junge Leute auf der Wanderschaft, auf der Suche nach Arbeit. Die Szene ist typisch für die gegenwärtige Situation in der Volksrepublik China und deshalb birgt sie auch eine Menge politischer Brisanz. Eine rigorose Sparpolitik des hochverschuldeten Staates, die sich besonders auf solche Bauvorhaben in Metropolen wie Peking auswirkt, lässt den Traum der meisten Jugendlichen vom Glück in der Stadt schnell zerplatzen. Die Folge ist Frustration, die sich leicht kanalisieren lässt im Protest. Aber auch von denen, die einen Job haben, schlägt der Führung in Peking immer mehr Unmut entgegen. 500.000 Arbeiter, etwa aus den Stahlwerken des Landes, haben nach Informationen aus seriösen Quellen in jüngster Zeit offiziell Demonstrationen beantragt, um gegen Lohnkürzungen zu protestieren. Das Rumoren im Proletariat fällt in eine Phase, in der es auch an Pekings Universitäten erneut zu knistern beginnt und in der zumindest die städtische Bevölkerung mit größter Aufmerksamkeit die Ereignisse in Rumänien verfolgt. Im Gegenzug preist Chinas Führung verstärkt die Lehren des legendären Revolutionärs Mao Zedong, dessen Konterfei wieder allenthalben zu sehen ist in Städten wie Peking. Auch für chinesische Schüler ist es nun wieder Pflicht, dem großen Steuermann zu huldigen, der den ewigen Klassenkampf predigte und dessen Kulturrevolution Millionen von Menschen ins Elend stürzte. Tagtäglich verbreitet das chinesische Fernsehen solche Bilder mit Mao Zedong im Mittelpunkt. Die Flucht in den Mythos und in den Kult, inmitten in einer Zeit weltweiter Aufklärung und Emanzipation, offenbart die Nervosität einer Führung, die sich in ihrem sozialistischen Purismus zunehmend international isoliert und die mit solchem Pathos ihre Unfähigkeit zu überdecken versucht, das nach wie vor hellwache Volk mit konkreten politischen Perspektiven auf seine Seite zu bringen. Den Schluss solcher Veranstaltungen bilden meist Marschkolonnen der Polizei. Die Auftritte von Polizisten häufen sich in den Nachrichten des chinesischen Fernsehens. Bildern von Polizisten als Wohltätern folgen, nach dem Prinzip Zuckerbrot und Peitsche, Sequenzen von Polizisten als entschlossenen Kämpfern gegen konterrevolutionäre Elemente. Ein demonstrativer Besuch der auf den Erhalt ihrer Macht bedachten politischen Spitze Pekings bei der Führung der Polizei, die in einer Rede von Ministerpräsident Li Peng gipfelte, macht deutlich, dass vor allem die bewaffnete Polizei bei der Bekämpfung eventueller Unruhen eine stärkere Rolle spielen soll als bei der blutigen Niederschlagung des Volksaufstandes im vergangenen Frühjahr. Das Militär, das damals die Speerspitze bildete, wird längst auf heroischen Gemälden gewürdigt, deren Präsentation auf Ausstellungen das Fernsehen ebenfalls unentwegt zeigt. Danach läuft Reklame raffiniertester Machart. Zum Abbau des Protestpotenzials bei den Bürgern, die solche Bilder mit ihrer eigenen Realität vergleichen, trägt dies jedenfalls nicht bei. Du mit ihm zu schlafen. Und manchmal wieder auch nicht. Es ist so verwirrend. Warte noch und es ist nicht mehr verwirrend. Ich hatte auch mal das Problem früher. Ich war jung. Wirklich, das war ich auch mal. Wenn du es tust, tu es für dich. Denk dran. Und nicht, weil da einer... Ich sehe... Und auch politische Gefangene, aber sehr viele waren es nicht. Die meisten Amnestierten waren wegen krimineller Delikte hinter Gittern. Und so strömen nun Tausende von Sträflingen in die großen Städte des Landes, vorwiegend nach Prag. Und viele Bürger sind inzwischen nicht mehr so sicher, dass Havel eine gute Idee hatte, als er die Zuchthäuser und Gefängnisse des Landes räumen ließ. Nur 6.000 bleiben weiterhin in Haft. Für die tschechoslowakische Industrie kommt die Amnestie besonders ungelegen. Denn sie hat die Arbeitskraft der Häftlinge benutzt, um ihr Plansoll zu erfüllen. Damit ist es nun in vielen Betrieben vorbei. Die Skoda-Werke zum Beispiel bieten inzwischen um 30% höhere Löhne an Arbeitsplätzen, an denen bislang Häftlinge gestanden haben. Die wurden nach Tarif bezahlt. Nun hat man ihnen für Unterkunft, Verpflegung, Kleidung und Wiedergutmachung der von ihnen angerichteten Schäden so viel abgezogen, dass ihnen im Durchschnitt gerade noch 5% des Arbeitslohns als Taschengeld blieben. In der Freiheit stehen sie jetzt praktisch ohne einen Pfennig da. Aus Prag, Fritz Pfeiffer. Wohnungsnot konkret im Prager Hauptbahnhof. Offiziell gab es diese Menschen bisher nicht. Plötzlich sind sie da, erschreckend. Tausende von Gefangenen frei, viele ohne Job und ohne Bleibe. Prügeleien, Pöbeleien, Alkohol. Angst vor allem bei den Älteren. Die Amnestie des Ex-Sträflings Havel, die Freiheit von oben, muss erst einmal verkraftet werden. Die Amnestie war viel zu großzügig. Das waren doch keine politischen Gefangenen. Ist das Kritik am Präsidenten? Ja. Die Stimmung ist gespannt, leicht hysterisch. Ist die Kriminalität wirklich explodiert oder scheint es nur so, weil das Fernsehen plötzlich darüber berichtet, diesen Kellner aus dem Bahnhof vorführt? Ich habe sie nicht rauchen lassen, sagt er. Und dann hat einer von ihnen mit dem Aschenbecher nach mir geworfen. Hier soll es passiert sein. Der verletzte Kellner ist nicht da, aber ein Tisch mit Amnestierten. Ein Toast auf den Präsidenten. Ja, die Leute haben Angst vor uns, weil wir kahle Schädel haben oder weil sie denken, wir sind und bleiben Gauner, Lumpenpack. Die Gesellschaft, die vom Präsidenten Havel gebeten wurde, uns zu helfen, die tut das einfach nicht. Die Revolution in den Köpfen lässt sich nicht erzwingen. Trotzdem, auch im kleinen Alltag, neues Denken, Engagement. Der Kellner im Fernsehen, erzählt uns diese Frau, hatte die Verletzung schon vor der Amnestie. Er hat gelogen, angestiftet von Kommunisten. Sie laden jetzt alles auf dem Rücken der Gefangenen ab. Sie meinen aber unseren Präsidenten Havel. Im Gefängnis von Pilsen. Amnestierte Häftlinge kurz vor der Entlassung. Die alten Machthaber haben uns zu Sklaven gemacht, sagen sie. Wie Vieh haben sie uns hier behandelt. Und jetzt, was empfinden sie? Es ist unbeschreiblich. 9 Amnestien habe ich erlebt. Nie war ich dabei. Und plötzlich kommt ein Mann, der in kurzer Zeit alles verändert. Es treibt einem Tränen in die Augen. Fast 25.000 kommen frei, schubweise bis Ende Januar. Nur 6.000 bleiben. Wächter machen Urlaub, Gefängnisdirektoren ohne Gefangene bangen um ihre Zukunft. Durch diese Gitter kamen sie auch, die Sträflinge, zur Arbeit in den Skoda-Werken im Lada Boleslav. 1600 waren.